Als Tim und Klößchen wenig später das Internat erreichten, fuhr Gluschke mit seinem Motorrad an ihnen vorbei. Er verschwand im Fahrradschuppen. Als Wendy von ihrem Ausritt zurückkehrte und ihr Pferd versorgte, kam Flavius Carlini mit seinem alten Cabrio angefahren.